Andacht vom 18.05. Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Den Vater repräsentieren. Gestern sprach ich über Unreife oder Reife, über Gib mir und mach mich. Viele Christen haben die Vorstellung, etwas von Gott erhalten zu wollen, statt in ihm sein zu wollen. Der Heilige Geist war letzte Nacht so stark in mir präsent, dass ich davon aufwachte. In mir war der Schrei so laut: Bitte Gott, mach mich zu jemandem, der dich repräsentiert. Der Schrei, der mich aufweckte, war wirklich der Schrei Gottes. Wir haben Gott nicht gut repräsentiert. Wir repräsentierten ihn schrecklich. Die Kirche zeigte nur ein religiöses Verhalten oder einen Gott, der nicht da ist. Beides ist falsch. Erinnere dich, gestern sprach ich von Johannes 15. Der unreife Sohn sagte nur: Gib mir! Aber er kam erwachsen zurück und sagte: Mach mich! Auch der ältere Sohn repräsentierte den Vater nicht gut. Er empfand seinen Vater nur als Sklaventreiber. Wir müssen lernen, den Vater wie der jüngere Sohn zu erleben. Nicht nur zu nehmen, sondern den Vater gut zu repräsentieren. So wie Jesus es tat. Jesus repräsentierte den Vater sehr gut. Das ist der tiefe Schrei meines Herzens. Ich stand also mitten in der Nacht auf und saß die meiste Zeit auf meinem Stuhl. Gott nahm mich mit in den Himmel. Darüber werde ich heute nicht reden. Ich spürte, wie es in meinem Herz so schmerzte, und ich betete, dass der Herr mir erlauben möge, ihn gut zu repräsentieren, dass ich seine Güte über die ganze Erde verteilen darf. Jesus verließ seine Jünger nicht, nachdem er ihnen einen Haufen Gebote und Vorschriften gegeben hatte. Er gab ihnen nur ein Gebot: Sie sollten einander lieben. Wir sind seine Jünger. Unser Sohnsein hängt nicht davon ab, wie viele Tote wir aufwecken, sondern es geht um die Liebe, die wir leben und verteilen. Schau in 2. Timotheus 3. Die Dunkelheit wird stärker. 2. Timotheus 3,1 spricht davon. Dann traf mich dies: Je dunkler die Dunkelheit wird, desto heller scheint das Licht. Es ist gesagt, dass es vor der Wiederkunft Jesu dunkel wird. Viele Christen laufen leider nicht als Lichter durch die Gegend. Es ist schwer, spirituelle Erfahrungen zu beschreiben. Paulus sagte, er sei ein normaler Mann, aber er war im dritten Himmel und hatte seine Erfahrungen, die er nicht beschreiben konnte. Ich versuche, euch meine Erfahrungen zu beschreiben, aber es ist wirklich kaum möglich. Am besten beschreibe ich es so: Mein Herz schrie: Herr, ich möchte dich gut repräsentieren. Und ich merkte, dass dies nicht mein Schrei war, sondern Gottes Ruf. Wo sind meine Leute? Wo sind meine Kinder? Ich antwortete auf den Schrei des Herzens: Hier bin ich, Herr, bitte lass mich der Mann sein, der dich gut repräsentiert. Keiner der beiden Söhne in Lukas 15 repräsentiert den Vater gut. Einer lebt religiös, der andere will nur Segen haben. Keiner repräsentierte den Vater. Was sagt der Vater zum Älteren, der sich beschwert, dass er so viele Jahre gedient hat? Du hättest haben können, mein Sohn, nimm dir doch, was mein ist, ist auch dein. Der jüngere Sohn verstand, der Vater will einen Sohn, der in seiner Gegenwart lebt. Das will Gott. Alles, was mein ist, ist dein. Und er sagt: Bitte bleib nah an meinem Herzen, versuche dich selbst zu überwinden, sondern lass mich dein Herz überwinden. Gott sagte: Reinhard, Die Kinder, die mich gut repräsentieren, leben genau das Gegenteil von 2. Timotheus 3, 1 bis 4. Was sagt 2. Timotheus 3? Die Zeiten werden schlimmer, nicht besser. Das findest du in der ganzen Bibel. In Daniel, im Thessalonicher Brief, bei Matthäus. Die Bibel sagt, die Zeiten werden böse sein. Wenn die Dunkelheit dunkler wird, werden die Söhne Gottes heller scheinen. Das ist die Chance für die wahren Söhne Gottes. Die Kirche hat die Möglichkeit, Gott gut zu repräsentieren. Die Zeiten für die Kirche werden besser. Solch eine gute Gelegenheit hatten wir noch nie. Die Zeit wird besser für uns. Nicht in dem Sinn, dass es uns besser gehen wird, aber in dem Sinn, dass es einfacher sein wird, das Licht zu den Menschen zu bringen. Gott sprach zu meinem Herzen: Reinhard, wenn du mich wirklich repräsentieren willst, musst du genau das Gegenteil von 2. Timotheus 3 leben. Ich antwortete: Herr, ich will. Ich gehe auf Vers 1 ein. Selbstsüchtig ist ein zusammengesetztes Wort aus Philia und Selbst. Es bedeutet Selbstliebe. Das Gegenteil von Selbstsucht ist also Liebe, pure Liebe. Du wirst geduldig und liebevoll sein, Gott bitten, dein Herz aufzudecken, in Liebe laufen. Ich verbrachte letzte Woche wirklich viel Zeit mit Gott, weil ich ganz nah mit ihm leben will. Das war mein Schrei, das will ich erleben. Es ist Christus, der in mir lebt. Ich bin gekreuzigt mit ihm und auferstanden mit ihm. Mein Selbst ist gekreuzigt. All mein Sein und Haben ist gekreuzigt. Ich drücke nur noch Jesus aus in meinem Leben. Wenn das einmal dein Herzensschrei wird, wird Jesus dir offenbaren, wo du noch an dich selbst denkst. Diese Frage musst du dir in jeder Situation deines Lebens stellen. Schau in 1. Korinther 4, 5. Wir dürfen nichts vor der Zeit verurteilen, denn wenn Jesus kommt, wird er beurteilen. Er wird mich fragen: Warum hast du täglich morgens diese Lives gemacht? Warum hast du die Kinder in Brasilien gerettet? Warum hast du die IPS durchgeführt? Warum hast du in Brasilien gelebt? Er zeigte mir, wie viele Haken ich in meinem Leben habe, wie oft ich Lob und Schulterklopfen erwartete. Das hat schon oft mein Herz durchbohrt. Es ist so einfach, vom Weg der Selbstlosigkeit abzukommen. Ich entschied mich, mein ganzes Leben so zu leben, dass mein Herz den Heiligen Geist sucht. Ich habe dabei gelernt, dass sich der Geist rasch zurückzieht, wenn ich nicht flott antworte und reagiere. Es läuft nicht so. Ich habe es erkannt, ich werde es ändern und so weiter. Der Herr lässt uns unsere Freiheit. Das ist wunderbar, aber schrecklich gefährlich. Solange du lebst, kannst du es noch verändern. Du kannst jederzeit sagen: Herr, verzeih mir, ich habe es vermasselt. Aber wenn Jesus kommt, wenn du dann sagst: Ups, dann ist es zu spät. So oft wollen wir nicht sehen, was unsere Herzen verstopft. Also, das Gegenteil von Selbstliebe ist pure Liebe, reine Liebe. So repräsentieren wir den Vater gut. Hör zu, bist du bereit für einen Schock? Wenn wir dem Ende entgegengehen, bevor Jesus wiederkommt, wird es dunkler. Jesus sagt deutlich, wer die Dunkelheit regiert: der Teufel und seine Mächte und Gewalten. Wenn du dich selbst der Dunkelheit hingibst, wenn du den Bibelversen nicht glaubst und wenn du lebst, wie du willst, trägst du die Konsequenzen. Es gibt zwei Königreiche: Dunkelheit und Licht. Viele Menschen, die Christen sind, geben sich nicht Jesus hin, sondern dem Reich der Dunkelheit. Du musst dich jeden Tag entscheiden, welchem Reich du dienen willst. Ich weiß im Geist, dass viele Christen sich für das Reich der Dunkelheit entscheiden und nicht fürs Licht, aus Bequemlichkeit, aus Faulheit. 1. Korinther 3,13 sagt: Alles, was wir tun, geht durch das Feuer. Alles. Zwei Verse später heißt es: Wenn die Werke nicht bestehen bleiben, sondern verbrennen, werden die Menschen gerettet, aber nur durchs Feuer. Sie sind nackt vor Jesus. Römer 11,36 sagt: Alles ist in ihm, durch ihn, für ihn. Es bleibt nur bestehen, was von ihm, durch ihn und zu ihm zurück ist. Deshalb, worauf zeigt dein Leben? Alles geht zu ihm zurück. Die Ehre gehört nur ihm. Wir verdienen keine Anerkennung. Unser Problem ist immer wieder, dass wir uns in den Mittelpunkt setzen wollen. Im ganzen Reich der Finsternis geht es nur um Selbstzentriertheit. Das fing schon bei der Versuchung im Paradies an. Nur noch dies, nur noch jenes, dann mache ich's anders. Vergiss es. Ich möchte das, ich möchte die Position erreichen. Das alles ist Selbstsucht. Selbstsucht ist nie voller Liebe. Schau auf dieses wunderbare Paradox. Wenn du selbstlos lebst, wirst du gewinnen. Wie Jesus. Er gab sich selbstlos hin und gewann viele Kinder. Das Kreuz war der brutalste Baum, den es jemals gab, und er wurde zum süßesten Baum des Lebens. Ich bete zum Herrn: Benutze mich, damit ich dich gut repräsentiere. Benutze mich aber auch, dass ich andere Menschen aufwecke, dass sie denselben Schrei im Herzen haben und danach verlangen, dich zu repräsentieren. Also, welches Reich willst du repräsentieren? Dunkelheit oder Licht? Der Heilige Geist wird dich immer unterstützen, wenn du dem Reich des Lichts dienen willst. Wenn du dich für das Reich der Dunkelheit entscheidest, lässt er dich einfach. Wir müssen lernen, schnell auf die Stimme Gottes zu reagieren. Er berührt freundlich unser Herz. Aber wenn wir nicht reagieren, wird er uns lassen. Dann gehen wir in die falsche Richtung, in die Dunkelheit. Letzte Woche überlegte ich, warum Jesus den Vater so gut repräsentierte. Er stieg aus dem Wasser und Johannes der Täufer sagte: Ich sah den Geist Gottes kommen wie eine Taube und auf ihm sitzen bleiben. Wie lebst du dein Leben, wenn du ununterbrochen eine Taube auf der Schulter sitzen hast? Wenn du selbstsüchtig bist, hältst du dann eine Taube auf deiner Schulter aus? Eine Taube ist solch ein schreckhaftes Tier. Ich erzähle dir was. Gestern lief ich und ich sah auf diesem Weg noch nie eine Taube. Ich lief alleine und dachte über all das nach. Ich betete: Heiliger Geist, ich möchte so sensibel für dich sein, dass eine Taube nicht wegfliegt. Ich möchte lernen, dass ich sofort reagiere, wenn du mich ansprichst. Das war mein Gedanke, als ich lief. Und dann saß da eine Taube mitten auf dem Weg. Wow, ich lerne die Lektion. Jesus, lass mich so sensibel leben, dass ich dich immer höre und dich gut repräsentiere. Ich gebe mich dem Reich des Lichts den ganzen Tag lang hin, mir selbst gekreuzigt, damit Jesus durch mich lebt. Mehr im Leben hat keinen Sinn. Sei so sensibel, dass du die Stimme Gottes in der Nacht hörst und aufwachst. Amen.